seine Meergefolge ritt der kühne Held erwalt. Sie zogen in des Mondes Schein durch einen wilden Wald. Sie tragen manche erkämpfte Fahnd, die hoch im Winde wallt. Sie singen manches Siegeslied, das durch die Berge wallt. Thank you.